Deutschlandfunk Kultur Literatur. Man kann nicht nur Bücher lesen, sondern einiges andere auch. Gesichter lassen sich lesen, Fußballspiele lassen sich lesen, Situationen aller Art lassen sich lesen. Hier bei Deutschlandfunk Kultur gibt es eine Sendereihe mit unregelmäßig erscheinenden Exemplaren, die trägt den Titel Gegenwart lesen. Ausführliche Gespräche mit interessanten Zeitgenossen, die ganz sicher Bücher lesen, mit großer Wahrscheinlichkeit auch selbst Bücher schreiben und vor allem auch die Welt außerhalb der Buchdeckel wahrnehmen. Heute zu Gast Caroline Ehmke, Autorin, ausgezeichnet mit vielen Preisen, darunter dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2016. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Mein Name ist René Agiger und ich würde unsere Stunde gerne beginnen mit einem Detail aus einem Ihrer Bücher. Das Buch heißt Wie wir begehren, also es geht um Begehren, um Lust, Sexualität, Identität. Und die kleine Beobachtung, an die ich mich erinnert habe, das Buch ist vor 6 Jahren erschienen, die kleine Beobachtung geht so, dass Sie sich erinnern an Sexualkundeunterricht, wie Sie ihn erlebt haben. Sie sind Jahrgang 67, also das wird irgendwann in den 70er Jahren gewesen sein. Und Sie machen die Beobachtung, dass der ganze Sexualkundeunterricht in dieser Phase, wenn man pubertiert und aufwächst, ausführlich ist, aber eben über Dinge redet wie Samenergüsse und nicht von Orgasmen. Über Fortpflanzung, aber nicht von Gefühlsverwirrung. Wenn Sie erlauben, also fangen wir an, unsere Stunde mit ein Was bisschen für ein über Einstieg in der über, Sendung. Ja, wer bleibt jetzt ja, noch dran an ja, den Geräten? Über Sex reden. Was ist da der Unterschied oder was hat Ihnen da gefehlt? Können Sie das ein bisschen ausführen in diesem Sexualkundeunterricht? Ja, in der Tat. Also in den 70er Jahren bin ich zur Schule gegangen und es gab diese Einrichtung, dass eben im Biologieunterricht, vielleicht ging es eigentlich damit schon los, dass der Sexualkundeunterricht eben in die Biologie verortet wurde. Und ich erinnere einerseits, dass man ungeheuer überfordert war als Teenager damit, sozusagen sozial kompetent umzugehen mit dieser Situation und gleichzeitig aber auch unterfordert war, weil man mindestens verstand, dass es allein um diese Mechanik, die einem da vermittelt wurde, nicht gehen konnte. Also ich glaube. Und überfordert sozial, weil es peinlich ist, über bestimmte Sachen zu reden? Oder? Ja, ich glaube, weil es die Pubertät sich dadurch auszeichnet, dass man Emotionen hat, aber für sie keine richtigen Begriffe weiß. Und ich glaube, man unterschätzt Jugendliche und auch Kinder, wenn man glaubt, dass sie nicht selber diese Fragen sich stellen, was Sexualität eigentlich ist, was Lust eigentlich ist, wie sich Körper verändern in einer solchen Zeit. Also ich glaube, man belastet sie in einer bestimmten Weise auch mit den Tabus und dem Schweigen, die darüber belegt sind. Und gleichzeitig war mindestens die Form, in der darüber gesprochen wurde oder auch in der die Lehrbücher diesen Inhalt vermitteln sollten, wirklich gespenstisch. Also das war wie so eine physikalische Anleitung. Im Wesentlichen eigentlich wurde einem nur erläutert, wie Reproduktion funktioniert, wie man schwanger wird. Ich glaube, der einzige Horizont dieses Unterrichts war auch eigentlich Schwangerschaftsvermeidung. Aber ja, all das, was mit Sexualität eben auch zu tun hat, das Hingezogensein, die Verunsicherung auch darüber, was man eigentlich empfindet oder was das Gegenüber empfindet. Die Frage, wie man selber herausfindet, welche Gesten und welche Praktiken einem eigentlich Lust bereiten und welche dem anderen oder der anderen Lust bereiten. Also mindestens diese Schulbücher, die es zu meiner Zeit gab, haben von diesen Verwirrungen, aber eben auch dem Schönen, das damit zusammenhängt, gar nichts vermittelt. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie natürlich streng heterosexuell ausgewiesen waren. Ich erinnere auch noch, dass es diese kuriosen Abbildungen gab und das sah alles wirklich wie im Physikunterricht aus oder wie so eine physikalische Abbildung. Und es hatte was Motorisches oder was Mechanisches, aber eben gar nichts mit ja, auch dem Glück, der Verwirrung, der Aufregung und der Erregung, die damit zusammenhängen. Und insofern war es vielleicht, ja, es war sicherlich aufgeklärt gemeint. Es war immerhin schon jenseits von religiösen Bestimmungen sozusagen. Aber ja, also ich würde sagen, mit mit Lust und mit Zuneigung, mit Sexualität hat es nicht viel zu tun. Nee, klar, gehörte nicht in die Disziplin der Biologie. Und der Umstand, dass Sexualkundeunterricht in diesem Fach, in dieser Disziplin natürlich auf Heterosexualität ausgerichtet ist, wahrscheinlich noch heute mehr oder weniger. Dafür gibt es ja das schöne, sperrige Wort Heteronormativität auf eine gewisse Weise. Haben Sie das auch schon als Schülerin bemerkt oder bemerkt, dass da vielleicht irgendwas fehlt oder irgendwas halb ist oder erst auch im Rückblick? Also ich würde sagen, bei dem ersten Mal, dass ich Sexualkundeunterricht hatte, war mir das noch nicht bewusst. Da war mir weder meine eigene Sexualität oder mein eigenes Begehren bewusst, noch sozusagen diese Normativität. Aber ich habe 1986 Abitur gemacht und das heißt, das Ende meiner Gymnasialzeit fiel dann schon in die Zeit, in der mindestens aus den USA schon doch sehr, sehr stark die Informationen über HIV-Infektionen zu uns drang. Ich hatte einen sehr engen Freund, der sehr früh wusste und es auch lebte, eben seine eigene Homosexualität. Insofern also mehr, gab es mehr als nur Informationen. Ne? Da gab es ja Stars, die gestorben sind in den 80ern und die Rede von einer modernen zeitgenössischen Pest. Absolut. Also es gab natürlich dann auch prompt sozusagen, ich will nicht gerade sagen, eine kollektive Hysterie, aber doch, es gab natürlich auch eine mediale Kampagne. Es gab die Krankheit wurde Homosexuellen zugeschrieben, Junkies zugeschrieben. Genau, also es wurde auch in einer bestimmten Weise sozusagen moralisiert, als ob das jetzt die Strafe sei für die vermeintliche Perversion der Homosexualität. Also all das gab es dann. Das heißt, es gab dann auch ein Klima, in dem Homosexualität als nochmal eine andere Form von Bedrohung dargestellt wurde, als das schon vorher sowieso der Fall war. Und insofern kam in diese spätere Zeit meiner Gymnasialzeit dann doch auch ein sehr viel bewussteres sich beschäftigen und nachdenken über ja, den politischen Umgang, die Diskriminierung, die Tabuisierung von Homosexualität und eben auch ja, die Dämonisierung dieser Sexualität. Diese kleine Beobachtung mit dem Sexualkundeunterricht in den 70ern, die findet sich, wie gesagt, in einem Buch, das den Titel trägt, Wie wir begehren. Das ist ein Buch, das ganz stark autobiografisch angetrieben ist. Sie erinnern sich an ganz viele Sachen aus ihrem eigenen Leben, an die eigene Pubertät, an eigene Beziehungen zu Freunden, aber eben auch erste Sexualbeziehungen. Sie erinnern sich daran, wie sie ihre eigene Identität, ihre eigene sexuelle Identität gefunden haben, die sie als queer irgendwann mal bezeichnen. Es gibt viele Literaturkritiker, die würden sagen, das sei ein Coming-of-Age-Buch wahrscheinlich. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es aber auch die Problematisierung dieses Begriffs, weil sie nicht so genau wissen, ich auch nicht, was das eigentlich ist, dieses Coming-of-Age. Und ganz offen gesagt bin ich völlig überfordert mit dem Versuch, dieses Buch auf einen Punkt zu bringen. Denn es gibt natürlich auch sehr viel Nachdenken in dem Buch, sehr kunstvoll verwoben alles, aber eben auch Nachdenken, das abgelöst ist von der eigenen Person über Identität, über Gesellschaft und Verstrickung. Das andere wäre ja auch schrecklich. Ja. Also aber wie würden Sie, Jahre nachdem Sie das Buch geschrieben, veröffentlicht haben, wie würden Sie, worum geht es da? Ja, also ich würde sagen, es ist ein subjektiver Essay. Und die Tatsache, dass das Genre dieses Textes eben ein subjektives ist, also dass es auch ich sagt und auch mit eigenen Erfahrungen arbeitet und darauf reflektiert, heißt eben nicht und darf nicht heißen, dass es nur Intimitäten verhandelte oder nur um die eigene Person sich drehte, sondern im Gegenteil, es geht darum, aus bestimmten individuellen Erfahrungen eine Reflexion auf ja, die kulturellen und politischen und sozialen Bedingungen einer solchen Ich-Formation zu beschreiben. Und Ich-Formation heißt ich? In diesem Fall heißt es, dass mich interessiert hat, wie es eigentlich möglich ist, das eigene Begehren zu entdecken und zu verstehen, wenn man in einer bestimmten Zeit aufwächst, in der es nur gewisse Bilder, gewisse Geschichten, gewisse Vorstellungen und Fantasien davon hat, was Begehren sein soll oder darf. Und ich bin ja sozusagen von Haus aus, habe ich sozusagen mal Philosophie gelernt und aus der Philosophie und auch aus der Soziologie, wissen wir, dass Menschen Scripts brauchen. Sie brauchen Drehbücher für das eigene Leben oder auch für die eigenen Wünsche, um diese Wünsche selber überhaupt genau ausbilden zu können. Und wenn man queer ist oder schwul oder lesbisch, ist das genau erschwert, weil es einfach sehr viel weniger Angebote gibt, wie ein solches Leben oder Begehren aussehen soll. Angebote so im Sinne von Rollenmodellen, Vorbildern? Ja, also ich würde einfach mal sagen, ich bin in den, Sie haben es gesagt, in den 70er, 80er Jahren zur Schule gegangen. Ich habe 1986 Abitur gemacht. In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin oder in der Schulzeit, in der ich dort zur Schule gegangen bin, wusste man natürlich, dass es Homosexuelle gibt, aber sie tauchten nie auf. Also das war so etwas wie eine Wüstenfeldmaus. Man weiß, die gibt's, aber man sieht nie eine. Also wir haben Thomas Mann gelesen, aber niemand hat so wirklich richtig darüber gesprochen, was für ein komplexes Begehren und was für eine komplexe Sexualität der gelebt oder unterdrückt hat. Und das hat mich interessiert, aber gar nicht nur von der Perspektive einer queeren Frau heraus, sondern eigentlich grundsätzlich, wie Menschen überhaupt entdecken können, wer sie sein wollen, wie sie ihr Begehren entdecken können, in einer jeweils historisch bestimmten Zeit, in der Filme oder Theaterstücke oder Opern immer nur bestimmte Modelle anbieten, was Weiblichkeit heißt, was Männlichkeit heißt und danach möglicherweise ihre Wünsche und auch ihre Selbstbilder ausrichten. Und für mich, wenn ich noch einen Satz hinzu sagen darf, war sehr, sehr schön, als ich das Buch veröffentlicht hatte, hatte ich so ein bisschen Sorge, dass das nur in Anführungsstrichen ein Nischentext sein könnte, der eben nur Menschen in Anführungsstrichen interessiert, die so begehren und lieben wie ich. Und zu meiner großen Freude gab es eine Vielzahl von Briefen, die ich erhalten habe von Leserinnen und Lesern aus ganz unterschiedlichen Generationen, die die Denkbewegung dieses Buches, was waren das eigentlich für Prägungen und Konditionierungen in der Schulzeit? Was waren das eigentlich für Bilder und Geschichten und Erzählungen, die sie jeweils so geprägt haben, ihre Vorstellung von Männlichkeit oder Weiblichkeit oder Familie oder von Beziehungen und eben Sexualität zu entdecken. Und das ist für mich ausgesprochen beglückend und auch übrigens auch historisch interessant gewesen, was Menschen dann von überall her geschrieben und erzählt haben über jeweils ihre Zeit und ihre Schulzeit. Das Buch »Wie wir begehren«, das ist jedenfalls in so einem Feuilleton oder kulturellen Umfeld ein großer Erfolg gewesen, kann man gar nicht anders sagen. Ganz ebenso wie die anderen vier Bücher, die Sie geschrieben haben, die ich jetzt einfach ganz kurz nur mal nennen möchte. Von den Kriegen, Briefe an Freunde. Ich muss die deshalb nennen, um einfach mal kurz aufzufächern, dass sie sich natürlich auch mit ganz anderen Ich bin ganz froh, dass es nicht so klingt, als hätte ich jetzt nur über Sexualkunde geschrieben. Um Himmels Willen, wir kommen auch noch auf Krieg und Gewalt zu sprechen. Stumme Gewalt ist ein anderer Titel. Das ist ein Buch, das dreht sich ums Nachdenken über die RAF. Ein nächster Buchtitel, weil es sagbar ist, über Zeugenschaft und Gerechtigkeit, das ist Nachdenken übers Reden über Gewalt und zuletzt als Buch erschienen Gegen den Hass, ein weithin beachteter Buchessay, der eben das tut, plädiert gegen den Hass in Politik und Gesellschaft. Außerdem möchte ich nachreichen, etwas, was Sie gerade so beiläufig erwähnt haben. Ja, Sie sind Philosophin von Beruf. Ja. Sie sind auch Reporterin von Beruf. Jetzt haben wir schon einige Identitäten hier kurz genannt, Philosophin, Reporterin und die dritte, die sexuelle Identität, nach der möchte ich jetzt nochmal fragen. Das tauchte gerade mehrfach auf, dieses schöne Wort queer. Verstehe mich als queer. Jetzt sind Sie Philosophin, können Sie das definieren? Wie lange haben wir Zeit? Ja, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Begriffe, mit denen sich Menschen, die anders lieben und begehren als die Norm, bezeichnen und manche dieser Begriffe haben eine lange Geschichte und sind vielleicht ursprünglicherweise mal negativ besetzt gewesen oder sollten mit einer verletzenden Bedeutung aufgeladen werden. Bei dem Begriff schwul war das so, bei dem Wort queer war das auch so. Und sie sind dann im Zuge einer Emanzipationsbewegung von Schwulen und Lesben und Bisexuellen und Transmenschen eben auch umgedeutet worden. Sie sind sich angeeignet worden, um sie mit einer positiven Bedeutung aufzuladen. Also neue einem, Bedeutung. Genau, also ein Begriff, der wir können auch mal aus einem ganz anderen Feld ein Wort nehmen, auch wenn das vielleicht weniger erfolgreich war als Resignifizierungsversuch. Das Wort Krüppel ist sehr, sehr negativ besetzt gewesen und es hat dann Bewegung gegeben und Versuch gegeben, den einfach positiv, also als Selbstbezeichnung zu finden. Also in dem Moment, in dem man sozusagen den politischen oder sozialen Gegnern, also den Menschen, die einem Würde oder Rechte absprechen und einen gerne verletzen mit einer solchen verletzenden Sprache, indem man ihnen versucht, ja, ihre Instrumente wegzunehmen, indem man ihnen die Begriffe wegnimmt. Und ich würde jetzt bei Queer sagen, also das ist eines dieser Worte und eben genau auch diese Geschichte dieses Wortes ist es, die es mir besonders angenehm macht, ihn zu verwenden, aber ich glaube, es gibt so viele Bezugnahmen auf dieses eine Wort queer, wie es wahrscheinlich queere Menschen gibt. Insofern ist das nur eine von sehr vielen politischen Erklärungen. Also diese Bewegung, ein Wort, das man verletzt hat, sich selbst anzueignen und es positiv aufzuladen, die verstehe ich gut. Aber kann man denn den Gegenstand gewissermaßen, das, was damit gemeint ist, kann man das ein bisschen umreißen noch? Also, ja, warum queer und nicht lesbisch? Gibt's auch dort immer sozusagen verschiedene Erläuterungen. Das eine ist, dass es natürlich unterschiedliche Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit auch jeweils sozusagen tradierte gibt, die auch wiederum normative Wirkungen haben. Und bei queer ist es für mich zumindest eher das Wort, das ja sich am weitesten gehenden diesen Zuschreibungen und diesen tradierten Formen entziehen möchte. Und ich glaube, da mir bei all diesen Identitätszuschreibungen immer etwas unbehaglich ist und ich mich nie so ganz richtig wohlfühle in so adrett verpackten, verklumpten Kollektiven, ist mir, glaube ich, das Wort oder der Begriff, der mir am meisten positiv gewollte Politisierung und andererseits aber auch die ironische Subversion ermöglicht, der liebste Begriff. Kommt da auch sowas rein wie Offenheit? Ist das auch wichtig? Also, dass da was eine Richtung angedeutet oder angezeigt wird? Ja, aber das ist vielleicht sollten wir es gar nicht so stark an dem Begriff festmachen, sondern ich glaube an der grundsätzlichen Schwierigkeit des Sprechens über all diese Label, die Etikette, die Begriffe, mit denen dann jeweils Lebensformen oder Gruppen identifiziert werden sollen und möglicherweise nur bestimmte Praktiken oder Überzeugungen gemeint sind. Und ich bin sehr, sehr skeptisch bei all den Versuchen, Handlungen immer schon zu Identitäten zu erklären oder Hautfarben zu Identitäten zu erklären oder auch nur so etwas Intimes wie Frömmigkeit oder einen bestimmten Glauben automatisch zu einer kollektiven Identität zu kreieren. Und das, was mir darin Unbehagen bereitet, ist, dass es Gefahr läuft, sozusagen diese Identitätsvorstellung zu essentialisieren, als gäbe es einen stabilen Kern, als gäbe es nicht in jeder Person Abweichungen von dieser vermeintlichen Identität, als gäbe es nicht überall Brechungen, als sei nicht jede einzelne Person immer schon eine Schnittmenge von verschiedenen Zugehörigkeiten. Und auch die Gefahr, dass sozusagen die Brüche und Dynamiken und die Vielfalt innerhalb einer jeden solchen kollektiven Identität geleugnet würden. Insofern gehöre ich jetzt immer zu denjenigen, die eher für die Durchlässigkeit dieser Vorstellungen plädiert. Also eine Nachverständnisfrage und vielleicht eine Info nachgereicht. Ich verstehe das jetzt richtig, dass das, was bestimmte Leute sexuelle Identität nennen würden, und dann kann man irgendwas ankreuzen, männlich, heterosexuell oder sowas, dass sie das in ihrem Nachdenken oder Erwähnen von queer erstens sowieso durchdenken, aber eben das auch nicht auf eine Identität eigentlich festlegen. Naja, also sagen wir mal so, ich würde zunächst einmal sagen, dass es mich, als ich mein eigenes Begehren entdeckt habe oder auch die Wandlungen in meinem Begehren entdeckt habe. Nach dem Abitur, ich war jetzt durchaus eine Spätzüglerin, dass mir überhaupt nicht klar war und auch gar nicht einleuchtend war, warum allein aus der Tatsache, dass ich mich in Frauen verliebte und Lust auf weibliche Körper hatte und Lust an der Sexualität mit Frauen habe, dass das etwas anderes als eine Praxis des Liebens und Begehrens sein sollte. Also warum daraus per se eine Identität werden sollte, war gar nicht klar. Wir haben eine Vielzahl von Dingen, die wir praktizieren, ohne dass daraus automatisch eine bestimmte Zugehörigkeit oder Angehörigkeit attestiert wird. Und wir Frühstücken sind aber nicht gleich Frühstücker. Wir spielen Fußball, sind nicht gleich Fußballer. Genau. Also wir haben bestimmte Eigenschaften und wir haben auch bestimmte Neigungen und bestimmte Bedürfnisse. Wir haben bestimmte körperliche Merkmale und man könnte ja auch annehmen, dass diese Form der Sexualität oder des Begehrens und der Lust so sozial relevant ist wie Linkshändigkeit oder Rechtshändigkeit. Und man erfährt aber eben dann, dass das für andere definitiv nicht der Fall ist und dass sehr, sehr viel sozial und politisch und kulturell kodiert ist und dass es im Alltag des Sprechens, aber auch im Alltag der Erwartungen anderer an einen, in den Gesetzen, in sozusagen dem, was vielleicht man sozusagen Dispositive oder sozusagen eine soziale Matrix nennen könnte, eigentlich diese Praxis nicht vorgesehen ist oder nicht erwünscht wird oder pathologisiert wird oder kriminalisiert wird. Und das heißt, etwas, was man vielleicht selber gar nicht so besonders empfindet, wird eigentlich durch sozusagen die fehlende soziale Akzeptanz oder den fehlenden Respekt oder eben auch einfach durch alle möglichen Regeln und Gesetze zu etwas sehr Besonderem gemacht. Und ich glaube, das ist eines der größten und erstaunlichsten öffentlichen Missverständnisse, um es sehr, sehr neutral zu formulieren, dass queeren oder eben homosexuellen Menschen permanent vorgeworfen wird, warum redet ihr denn dauernd über eure Homosexualität? Und das hat immer so etwas, als ob man einen Fleck auf der Hose hätte oder sich irgendwie schlecht benehmen würde oder keine ordentlichen Schuhe anhätte. Also irgendwie verstößt man gegen die Etikette, gegen das, was sich schickt. Es hat was Unfeines. Und ich glaube, das Missverständnis besteht darin, dass gar nicht bewusst gemacht wird, wie permanent über Beziehungen, über Sexualität, über Lust, über Liebe öffentlich gesprochen wird und wie sie öffentlich zur Schau gestellt wird. Aber in dem Maße, in dem es heterosexuelle Lust und Praktiken und Ehen und Beziehungen sind, fällt sie niemandem auf. Und das ist, glaube ich, das, was es so schwer macht, dass man in dem Moment, in dem man genauso selbstverständlich, keine Ahnung, Hand in Hand laufen möchte oder küssen möchte oder darüber sprechen möchte, mit wem man lebt, wird einem sofort suggeriert, man täte irgendetwas Ungehöriges oder Unhöfliches oder belastete die anderen mit Privatheiten und Intimitäten, die doch niemandem etwas angingen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dem Maße, vielleicht zum Abschluss sozusagen dieses Gedankens, glaube ich, ist es wichtig nochmal zu sagen, also nicht jede oder jeder, der lesbisch oder schwul oder bisexuell liebt oder begehrt, hält das automatisch für die entscheidende Komponente der eigenen Identität oder auch nur des eigenen Lebens. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, zunächst auch nochmal zu sagen, es ist vielleicht einfach nur eine Praxis der Lust, also eine Praxis des Begehrens. Und ja, dann gibt es auch diese Lebensformen, dann gibt es Communities, dann gibt es Freundeskreise, dann gibt es Clubs und Bars, in denen wir uns treffen oder austauschen oder uns begehren. Aber ich bin gar nicht ganz sicher, ob ich dorthin gehe, um sozusagen diese Besonderheit des Begehrens auszuleben oder weil es da endlich mal nicht besonders ist. Ja, leuchtet mir ein. Ich finde das deswegen so bemerkenswert, kurz festzuhalten, dass das, was Sie jetzt Praxis der Lust genannt haben, nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit einer Identität. Aus dem Grund, weil Sie ja gewissermaßen auch Identitätsexpertin sind. Sie haben nicht nur in diesem Buch... Das wird immer schlimmer. Ja, genau, eine weitere Identität. Nicht nur in diesem Buch über diese Dinge nachgedacht, sondern die Beschäftigung mit jedenfalls Identität reicht noch tiefer in Ihre Arbeit hinein. Die Dissertation heißt Kollektive Identitäten, vor ungefähr 20 Jahren erschienen. Und was mich jetzt sehr interessieren würde, also auch dieses Buch »Wie wir begehren« liegt jetzt die Niederschrift und das drüber nachdenken schon ein bisschen zurück, 6, 7 Jahre, wenn man die Arbeit dran mit bedenkt. Wenn Sie all das durchdacht haben, all das durcharbeitet haben, auf unterschiedliche Weise, persönlich, aber auch akademisch, wie schauen Sie auf bestimmte politisch-kulturelle Entwicklung der totalen Gegenwart? Mhm. Seit dem Herbst des vergangenen Jahres, seit Oktober, gibt es eine Kampagne, die bei Twitter ihren Ausgang genommen hat, aber natürlich schon längst in alle gesellschaftlichen Medien und Bereiche übergeschwappt ist, mit dem Stichwort oder Schlagwort oder Hashtag MeToo. Also eine Kampagne, bei der vor allem Frauen erzählen, dass auch ihnen MeToo diese oder jene von sexueller Belästigung geschehen ist. Vielleicht, wenn ich eine Sache ganz kurz nur zu dem Vorherigen noch sagen darf, weil ich selber über mich selber sagen würde, ich bin Universalistin. Ich entstamme sozusagen einer philosophischen Tradition der kritischen Theorie, der Diskursethik. Und es wäre sozusagen ein Missverständnis zu glauben, dass mich sozusagen primär Identitäten interessiert hätten oder auch nur heute interessieren würden, sondern was mich eigentlich immer interessiert hat, sind Mechaniken von Ausgrenzungen, Mechaniken der Gewalt, Techniken der Gewalt und der Entrechtung. Und das war eine etwas flapsige Abstraktion von dem Titel Kollektive Identität. Ja, nein, ich wollte nur sozusagen sagen, wichtig, weil heutzutage wird sehr, sehr häufig unterstellt, dass jemand, der sich dann in irgendeiner Weise mit Anerkennungsphänomenen oder Fragen der Toleranz und des Respekts beschäftigt, sozusagen so einen aufgeladenen Begriff von Identität hat und darüber nicht mehr an universalistische Normen appellieren kann. Und da gehöre ich sozusagen nicht hin. Also das wäre sozusagen eine Zuschreibung, die philosophisch nicht zutreffend wäre. Mhm. MeToo? Ja, was interessiert Sie denn an MeToo? Das betrifft Sie ja auch. Also betrifft ja sozusagen nicht nur Frauen, sondern es betrifft ja alle. Ja, aber das Erste, was mir jetzt vielleicht einfällt, ist, dass in einer bestimmten Sichtweise macht MeToo, diese kleine Kampagne, ja erstmal eine sehr scharfe Unterscheidung geltend zwischen Mann hier einerseits, andererseits Frau. Oder nicht in Ihrem Blick? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass die MeToo-Debatte gar nicht allein oder auch nicht primär um Männer auf der einen Seite und Frauen auf der anderen Seite kreist, sondern dass es primär um Machtverhältnisse geht und dass vornehmlich in unseren Gesellschaften noch mehr Männer in Machtpositionen sitzen und auch mit mehr Status, mit mehr Privilegien, mit möglicherweise auch ökonomischen Privilegien ausgestattet sind. Und bei den Fragen, die in MeToo angesprochen und verhandelt werden, geht es ja um sehr, sehr unterschiedliche Phänomene, die unterschiedliche Grade des Ausnutzens oder Missbrauchens von Machtpositionen beschreiben. Und vielleicht können wir einmal aufschlüsseln sozusagen, was darunter fällt, um es auch wirklich genau voneinander differenzieren und unterscheiden zu können. Also ich glaube, gerne, denn einer der Vorwürfe der ganzen Debatte gegenüber ist ja, dass da so unterschiedliche Fälle miteinander vermengt würden, sodass man gar nicht ernsthaft sprechen könnte. Ich glaube, dass man schon ernsthaft sprechen kann. Man muss sich eben nur, wie bei allem sprechen, über soziale oder kulturelle Phänomene die Mühe machen, genau zu sein. Und so ein bisschen finde ich diese Kritik an der MeToo-Debatte auch, um ehrlich zu sein, bequem. Wir müssen uns immer anstrengen in öffentlichen Diskussionen, bei denen Fragen ja, der Anerkennung, des Respekts oder der Verletzung von Menschen verhandelt werden. Ist das mühsam? Ja, macht man darin manchmal Fehler? Ja, natürlich auch. Aber wir sprechen darüber, um genauer zu lernen, welche Dinge jemanden verletzen und welche nicht und wie wir uns miteinander verständigen können. Und ich glaube, dafür ist die MeToo-Debatte absolut unverzichtbar. Und vielleicht gehen wir nochmal darauf ein, was dort verhandelt wird. Ich glaube, dort werden eklatante Beispiele von Machtmissbrauch, von dem Ausnutzen von asymmetrischen Bedingungen beschrieben und die können sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt Beispiele in dieser Debatte, da muss man sagen, handelt es sich um Demütigung. Eine Person demütigt eine andere, weil sie es kann, weil es ihr Freude macht, weil es niemand stoppt und weil eine Person eben in einer so schwachen Rolle ist, in einer so schwachen Position, dass sie oder er sich nicht wehren kann. Es gibt Beispiele von Ausnutzen und Ausbeutung. Beuten von Machtverhältnissen, die nicht unbedingt mit Sexualität etwas zu tun haben oder auch nicht unbedingt mit Gewalt etwas zu tun haben. Es gibt Beispiele von sexueller Belästigung, die verbal daherkommt. Es gibt Beispiele von sexueller Belästigung, die körperlich daherkommt. Und es gibt Beispiele von sexueller Gewalt, von Nötigung und von Vergewaltigung. Und mein Eindruck ist, dass diese verschiedenen Formen sich sehr, sehr genau unterscheiden lassen. Dass sie auch sehr, sehr genau unterschieden werden in der Debatte. Und dass aber diejenigen, die keine Lust haben, sich mit den Fragen von Sexismus und oder sexueller Gewalt zu beschäftigen, sagen, ach, da geht ja alles durcheinander. Und sozusagen allem, was unterhalb von sexueller Gewalt und Vergewaltigung liegt, vorwerfen, naja, das ist ja keine Vergewaltigung. Und ich würde sagen, na klar, das gibt sehr, sehr unterschiedliche Grade an Machtmissbrauch und sie werden selbstverständlich unterschiedlich verhandelt. Auf manche reagiert man oder sollte man reagieren mit Widerspruch, mit Kritik, mit dem Hinweis darauf, dass sich das nicht gut anfühlt, dass das nicht angenehm ist, dass es nicht gerecht ist, nicht fair, nicht ausbalanciert, was auch immer. Auf manche Sachen muss man reagieren und versuchen, soziale Konventionen oder soziale Regeln aufzustellen, am Arbeitsplatz, im Kollegenkreis, wie auch immer. Und auf manche dieser Fälle muss die Justiz reagieren. Vielleicht zwei Argumente noch tatsächlich gegen die Debatte an sich. Das eine ist sehr prominent geworden im Umfeld des Briefes von Catherine Deneuve und Catherine Millet. Es müsse Raum geben für Verführung, für Spiel und so weiter. Und dass genau dieser Raum zu eng werde durch diese tatsächliche oder vermeintliche Sprechkontrolle und Verhaltenskontrolle. Was entgegnen Sie da? Also ich würde sagen, natürlich muss es Raum geben für Verführung und für Flirt und für diese, wie ich auch finde, bezaubernde Unsicherheit darüber, ob eine andere Person dieselbe Lust, dasselbe Begehren, dieselbe Zuneigung empfindet, wie man auch. Nur bislang habe ich ehrlich gesagt keine einzige Stimme innerhalb dieser MeToo-Diskussion gehört, die das untersagen oder kontrollieren wollte. Insofern den Vorwurf des Totalitären oder des Antisexuellen oder Lustfeindlichen finde ich wirklich lächerlich. Aber wenn ich einen Satz dazu sage, trotzdem glaube ich auch, aber das hat was mit den sehr, sehr vielen Äußerungen in dieser Debatte zu tun, trotzdem glaube ich auch, dass es jenseits von dieser Diskussion über Nötigung, über Vergewaltigung, über Belästigung, über wirklich permanentes auch Herabsetzen von Frauen oder Männern. Es sind ja auch Männer betroffen, auch das muss man sagen. Einer der prominentesten Fälle ist James Levine, der offensichtlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum, so diese Geschichten sich als wahr herausstellen, junge Musiker belästigt und sexuell ausgebeutet hat. Also ich glaube, jenseits von diesen Fällen von Belästigung und sexueller Gewalt, glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, über Sexualität noch einmal anders zu sprechen, als das bislang gemacht wurde. Also es gibt so eine Reihe von Phänomenen, die ich ausgesprochen erstaunlich finde in der Debatte. Also dass es gelegentlich Männer so klingen, als ob sie gar nichts mehr dürften und es ihnen anscheinend, manchen, nicht allen, ja, überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass es bei Sexualität auch darum gehen könnte, dass das Gegenüber Lust empfindet. Also es ist eine wirklich absolut merkwürdige Beschreibung von Lust und von Begehren und von Liebe, die da aufscheint. Also wenn man das sozusagen versucht, zunächst einmal wertfrei oder auch moralfrei sozusagen sich anzuschauen, da wird sehr, sehr häufig unterstellt, dass der Vorgang des Flirtens oder des eine Frau Ansprechens gar nicht auf das responsive Verhalten des Gegenübers angewiesen wäre. Und Ja, also da würde ich sagen, das ist so ein, ja, eine etwas egozentrische Vorstellung von Lust und meiner Ansicht nach auch eine etwas verstümmelte Vorstellung von Lust. Also, dass man Lust empfinden kann über die Lust, die man einer anderen oder einem anderen bereitet, das taucht da gar nicht auf. Und insofern habe ich schon das Gefühl, dass jenseits von dieser, glaube ich, unbedingt notwendigen Debatte über das Ausbeuten von Machtverhältnissen, von asymmetrischen Machtverhältnissen, das Demütigen und auch, ja, eben wirklich Nötigen von Ohnmächtigeren, sagen wir mal so, dass dazu, glaube ich, auch ein Gespräch über das Wollen, über das Begehren statthaben könnte. Und das Gegenseitige. Ja, absolut. Und natürlich ist das gar nicht so ganz einfach. Ja. Aber was ist schon einfach? Ich kann das gut nachvollziehen, kann das gut verstehen, was Sie gerade gesagt haben über den männlichen Blick in dieser Debatte, der kaum darauf achtet, was das Gegenüber auch wollen. Nein, ich meine diese Bademantelnummer. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ja, bitte. Das ist mir Rätsel, absolut Rätsel. Das soll mir mal. Also die Vorstellung, dass jemand in seinem Büro darauf wartet, dass eine Mitarbeiterin oder eine Angestellte oder eine Kollegin in dieses Büro reinkommt und man einfach mal so den Bademantel da steht und dann den Bademantel öffnet. Ich verstehe die Geste noch nicht mal. Ist die Geste, ey Mann, guck mal. Ja, also ist das die Geste? Ist die Geste eine der Demütigung? Geht es nur darum zu zeigen, dass man die Macht hat, dass man das kann? Geht es darum, tatsächlich das als Einstieg in lustvoll selbstbestimmte Sexualität anzunehmen? Also man schaut da schon drauf mit einem gewissen Staunen, also mindestens ich, und glaube, da ist Gesprächsbedarf. Ja, wie gesagt, ich kann das gut nachvollziehen, auch Ihre, sagen wir, die Energie, mit der Sie auf die Bademantelnummer schauen. Ich möchte dennoch kurz nochmal zumindest wiedergeben, eine weibliche Perspektive aus derselben Debatte, die sich eben darüber beklagt, dass Männer wie Frauen in dieser Debatte Frauen einfach zu Opfern machen würden. Also die eben in dieser Debatte eher als Opfer, tendenziell strukturell als Opfer vorkommen und gerade Autonomie dann erst wieder gelangen würden, wenn sie genau diese Zuschreibung sein lassen könnten und autonom und eben nicht über, Sie haben gerade gesagt, soziale Regeln und so weiter, sondern autonom und individuell sich wehren. Ja, würden. Aber das sagt sich natürlich leid. Also wie gesagt, das eine ist, ich glaube in der Tat, dass es auch darauf ankommt, sozusagen die weibliche Subjektivität, dass Frauen überhaupt ein eigenes Wollen haben können, zu vermitteln und zu kommunizieren, in konkreten Situationen, aber auch in der gesamten Debatte. Das glaube ich auch. Aber jetzt zu sagen, Frauen sollen nicht ausschließlich als Opfer dargestellt werden, finde ich in verschiedenen Hinsichten an der Sache vorbei. Einerseits, wir erleben doch jetzt gerade eine ganze Reihe von Frauen, die sprechen, die sich wehren, die ungeheuer kraftvoll Allianzen bilden, Netzwerke bilden, die über soziale Klassen oder kulturelle Unterschiede hinweg versuchen, solidarische Netzwerke auszubilden. Und insofern würde ich sagen, wenn wir gerade eine politische Subjektivität und auch Autonomie erleben, dann ist es die von Frauen, die sich in dieser MeToo-Debatte zeigen. Übrigens auch, muss man nochmal sagen, auch von Männern, die sich gewehrt haben über sozusagen ähnliche strukturelle Missachtungen und Ausbeutungen. Und das andere ist, das ist natürlich auch ein bisschen wohlfeil, jemandem, die über Jahre vielleicht Missachtungen erfahren hat und über Jahre sexuell ausgebeutet oder misshandelt worden ist oder auch nur in Anführungsstrichen eine besonders dramatische, aber dann eben traumatisierende Situation erlebt habt, zu sagen, sei doch nicht so ein Opfer. Das würde auch wirklich die in Studien ja erwiesenen Erschütterungen und Versehrungen, die Scham, das Schuldgefühl, sich nicht wirklich gewehrt zu haben oder sich nicht ausreichend gewehrt zu haben, die Frage, wieso passiert mir so etwas, die Angst vor dem Stigma, die Angst vor der Bestrafung, die Angst davor, wie eine Gesellschaft oder auch nur die eigene Familie darauf reagieren würde, wenn man so etwas erfahren und erlitten hat. Also das ist schon grotesk auch und auch ein bisschen, finde ich, menschenverachtend, dann zu sagen, sei doch nicht so ein Opfer. Sie haben 2016 das Buch Gegen den Hass veröffentlicht. Da geht es um verschiedene Hassphänomene, die Sie analysieren und schauen, ob und wenn ja, wie man sich denen entgegenstellen kann. Wenn Sie das heute schreiben würden, würden Sie darüber nachdenken, ob diese MeToo-Debatte, diese Asymmetrie, diese Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, ob die da auch eine Rolle spielen könnten oder ist das für Sie ein bisschen was anderes? Das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, sie würde in einer Stelle oder an einer Argumentationslinie innerhalb des Buches sehr gut reinpassen. Es gibt ein ganzes Kapitel in dem Buch, das sich mit den Fragen von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit beschäftigt und sozusagen Blickregimen, mit denen manche Individuen oder ganze Gruppen unsichtbar gemacht werden oder missachtet werden, ja, aber auch indem sie ein Stück weit tatsächlich übersehen werden im Sinne von, dass es sie überhaupt gibt oder sie eine Rolle spielen könnten, als gleichwertige andere negiert werden. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Elaine Scarry, die über dieses Sehen des anderen schreibt und die sagt, es gibt sozusagen zwei unangenehme Formen dieses Blickregimes, nämlich die, die das Gegenüber unsichtbar macht oder die, die es zu einem anderen oder zu einem Dämon oder zu einem Monster konstruiert. Und in dem Buch analysiere ich das an einem sehr langen Beispiel, nämlich dem rassistischen Blick auf schwarze Körper in den USA, speziell an dem Fall von Eric Garner, der in den USA durch Polizeigewalt gestorben ist und wie auf schwarze Körper traditionellerweise, historischerweise geschaut wird und wie sie als gefährlich, als kriminell, als bedrohlich konstruiert werden. Und man könnte natürlich in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt des Buches auch darüber nachdenken, inwieweit ja, Frauen unsichtbar gemacht werden oder auch inwieweit Frauen als eigene sexuelle Subjekte, als Menschen, die nicht nur Objekte von dem Begehren von anderen, sondern inwieweit sie Subjekte des Begehrens sind, inwieweit sie selber eine eigene Lust entwickeln, ja. Inwieweit sie selber flirten oder begehren oder eine Lust leben wollen. Und das wäre, glaube ich, für mich eine Form, mich dieser Frage von sexueller Gewalt und von Belästigung und Missachtung anzunähern, weil mich daran der Blick interessiert. Und der Blick ist dann eben nicht per se männlich oder weiblich kodiert, sondern es geht sozusagen um die Blickachse, mit der ein Gegenüber als eines, das eine eigene Lust oder eine eigene Sexualität hat, negiert wird. Und wenn Sie jetzt an sowas denken, wie Frauen, die unsichtbar gemacht werden oder nicht in den Blick geraten oder so, denken Sie dann an sowas wie diese Bademantelszene oder denken Sie an sowas wie Konferenzräume, in denen 80% Männer in grauen Anzügen sitzen und Frauen vielleicht nicht so sehr in den Blick nehmen? Oder denken Sie auch an sowas wie Kopftücher, Burkas und sowas? Nein, ich hätte jetzt, also wenn Sie mich jetzt tatsächlich fragen, was jetzt meine erste Assoziation war, in der Tat, würde mir jetzt diese Bademantelszene einfallen. Aber da geht's, also das klingt jetzt lustiger, als es ist, ja. Also es würde mir einfach einfallen, in welcher Art und Weise Frauen ja einfach nur als Objekt der Lustbefriedigung von anderen wahrgenommen werden. Dann können wir sicherlich auch nochmal, das sollte man glaube ich auch nochmal, Abstufungen machen zwischen mehr oder weniger privilegierten Frauen, zwischen besonders stark marginalisierten Frauen. Vielleicht erinnern sich manche noch an die Geschichte der Hotelangestellten, die berichtete darüber, wie sie von Strauss-Kahn missbraucht und misshandelt worden war. Also ich glaube, es gibt sicherlich nochmal auch dann die Notwendigkeit, genauer hinzuschauen, wer wird ja als besonders selbstverständlich als Objekt oder als eben ja nicht Mensch mit eigener Liebes- oder Lustfähigkeit wahrgenommen. Das Buch analysiert ja so verschiedene Beispiele, die für Hass stehen. Jetzt das eine ist dieser von amerikanischen Polizisten umgebrachte Schwarze. Ein anderes Beispiel spielt vor einem deutschen sächsischen Asylbewerberheim oder um genau zu sein, ein Bus, der Richtung Asylbewerberheim fährt. dieses Buch und auch die Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, die Sie damals etwa zur gleichen Zeit im Herbst 2016 gehalten haben, sind von vielen Leuten im Publikum unter Kritikern mit großem Beifall entgegengenommen worden. Manche haben aber auch scharfe Kritik geübt. Kritik unter anderem dergestalt, dass gesagt wurde, dass Sie da einfach nur so eine Sonntagsrede gehalten hätten, einfach nur so ein Sonntagsbuch, Sonntagsredenbuch geschrieben hätten, wo es einfach darum geht, gut Mensch zu sein, gut und nett und so weiter zu sein und dass das aber an die eigentliche Kerne und so weiter der Probleme nicht rankäme. Haben Sie da Entgegnungen? Nein, also ich glaube, die Analyse, die zeitdiagnostische Analyse des Buches würde nicht stimmen, wenn ein solches Buch nicht kritisiert würde. Und ich glaube, man ist gut beraten darin, wenn man nicht Kommentare zur eigenen Person oder zum eigenen Werk dann auch noch so kommentiert. Also das fände ich ein bisschen merkwürdig. Es müsste sozusagen präzise Fragen oder präzise Kritik an einzelnen Positionen geben, dass das Wort Gutmensch zum Schimpfwort geworden ist. Ja, ich versuche unruhig mich nicht. Ich versuche es ein ganz, ganz bisschen präziser und ich versuche es ein bisschen wegzunehmen von Ihrem Buch. Mhm. Ein Argument, das in der Debatte um Ihr Buch mehrfach vorgetragen worden ist, funktioniert etwa so. Ja, die Autorin beschäftigt sich viel mit kulturellen, mit identitätspolitischen Fragen. Nochmal Leute, die anders aussehen beispielsweise. Und vernachlässige aber bei der Suche nach Gründen für Hass so eine Ebene, die da drunter liege und die was mit wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit zu tun habe. Und genau dieses gleiche Argument ist eigentlich vor etwa einem Jahr in einer etwas benachbarten Debatte wieder sehr stark lebendig geworden, nämlich auf der Suche nach Gründen für den Wahlsieg von Donald Trump, wo erst in den USA und dann aber eben auch in Deutschland nicht so wenige Intellektuelle geltend gemacht haben, hey, eigentlich haben wir hier ganze Bevölkerungsschichten vergessen, die sozial und wirtschaftlich abgehängt sind und genau deshalb in Scharen sich abgewendet haben von dem identitätspolitisch herumspielenden Establishment wie Hillary Clinton und hin zu dem weißen Mann, der halt einfach sagt, was Sache ist. Mhm. Vielleicht können Sie sich da positionieren. Ja klar, also das eine ist, also rein hermeneutisch betrachtet, das ist schlicht falsch. Also das ist dann einfach eine ungenaue Lektüre des Buches, weil selbstverständlich tauchen die Fragen von ökonomischer Marginalisierung auf. Sehr explizit, es wird auch sehr explizit von der sozialen Frage gesprochen. Es wird sehr explizit nochmal Rekurs genommen, nicht nur auf die Diéry-Bonce-Beschäftigung mit der französischen Arbeiterschaft und deren Gefühl von eben fehlender Repräsentation, sondern auch nochmal zurückgegangen auf die Theorien von Sartre und eben die Frage, was eigentlich eine selbstbewusste Arbeiterschaft oder auch was eine selbstbewusste soziale Gruppe sein könnte und warum es das vielleicht zurzeit nicht so richtig gibt. Also insofern glaube ich, es wäre falsch, mir zu unterstellen, mich würden sozusagen die sozialen Fragen nicht interessieren. Aber das, was Sie sagen mit Bezug auf die Diskussion, die nach der Trump-Wahl aufgetaucht ist und auch die Debatte, die im Moment geführt wird, ist ausgesprochen interessant. Und ich glaube auch, es ist kein Zufall, dass man mir unterstellt, obgleich das textlich nachweislich falsch ist, ich würde diese Frage vernachlässigen. Denn man möchte zurzeit nicht, dass es Theorien oder Positionen gibt, die beides gleichermaßen, Anerkennung und Distributionsfragen verhandelt, die sozusagen auch sagen, dass es diese Art von Aufteilung hier eine Arbeiterschaft und dort die kulturellen, sogenannten kulturellen Minderheiten so überhaupt gar nicht gibt. Oder in vulgär marxistischen Wörtern gesagt, entweder Basis oder Überbau. Es ist, glaube ich, auch ein Versuch, eine politische Diskussion dadurch kleiner zu halten, dass man sie aufspaltet, dass man sozusagen Emanzipationsbewegungen oder Fragen des ökonomischen Ausgleichs oder der ökonomischen Umverteilung separiert möglichst von den Fragen kultureller Anerkennung. Und ich halte das deswegen so explizit für falsch und auch politisch fahrlässig. Einerseits, weil empirisch diese Gruppenaufteilung nicht funktioniert. Wer sozusagen glaubt, es gäbe nur hier die Arbeiter und da die Deutsch-Türken oder sozusagen nur hier die amerikanischen weißen Arbeiter und dort die Latinas, ist sehr, sehr lange nicht in der Fabrik oder in der Schule oder in einem Kindergarten gewesen. Also einerseits sozusagen stimmt diese empirische Gruppenzuweisung nicht. Und das andere, ökonomische Fragen, Fragen ökonomischer Marginalisierung und Deprivation sind immer auch Fragen von Stigma und von fehlender Anerkennung und von sozusagen kultureller oder sozialer Ausgrenzung. Und alle Fragen der Anerkennung oder des Respekts oder der Toleranz für Schwarze, für Frauen, für Schwule und Lesben, für Muslime oder für Geflüchtete, sind immer auch ökonomische Fragen. Das heißt, es lassen sich überhaupt gar nicht diese Aufteilungen machen. Und so wie sie im Moment gemacht werden, dienen sie meiner Ansicht nach einem einzigen Zweck, nämlich zu sagen, diese Fragen sind prioritär zu behandeln, diese Gruppierungen sind prioritär zu behandeln. Alles andere, womit euch ihr euch immer beschäftigt habt, sind reine Luxusfragen. Und also ich würde einfach mal sagen, das Spiel darf man einfach nicht mitmachen. Jetzt haben Sie gerade ganz kurz erwähnt, Leute, die das so sehen, die das so trennen wollen, die sind schon lange nicht mehr in einer Fabrik und so weiter gewesen. Ja. In ihrer Arbeit, das haben wir jetzt leider ein bisschen vernachlässigt, spielt ja Anschauung auch eine große Rolle. Ja. Ich habe es zumindest erwähnt, Sie sind nicht nur Philosophin, sondern auch Reporterin. Sind Sie in letzter Zeit mal in einer Fabrik gewesen? Ja, also ich muss dazu sagen, also weswegen ich da jetzt so passioniert sprechen kann, ist, dass man halt sagen muss, ich habe eben 14 Jahre lang vornehmlich Reportagen geschrieben, internationale muss man sagen, also insofern habe ich das tiefe Wissen und die tiefe Anschauung vor allem aus anderen Ländern als Deutschland. Aber ich habe lange Reportagen geschrieben über sogenannte Sweatshops, also über eben Fabriken, in denen ihre und meine T-Shirts oder Hosen genäht werden, in sogenannten Freihandelszonen in Nicaragua. Ich habe lange Geschichten geschrieben über den amerikanischen Süden, über die Folgen der Finanzkrise. Ich habe mir die Orte angeschaut, in denen Häuser zwangsversteigert wurden, weil Kredite geplatzt waren. Ich habe unter den Autobahnbrücken mit obdachlosen Veteranen gesprochen, die im Irakkrieg oder in Afghanistan gedient hatten und die jetzt nicht mehr als ein Auto oder ein Zelt zur Verfügung hatten, um dort unterzukommen. Ich habe mit streikenden Walmart-Arbeitern in Chicago gesprochen, die überhaupt eine ganze Weile brauchten, um überhaupt zu erfahren, was Arbeitsrechte eigentlich sind oder was Gewerkschaften genau sind. Und insofern, also mindestens, ich habe jetzt mal die Beispiele aus den USA oder Zentralamerika genommen. Es hat eine gewisse Komik, muss ich jetzt mal sagen, jemandem wie mir bei der Arbeit, die den Großteil meines beruflichen Lebens mindestens ausgemacht hat, zu sagen, ich hätte die soziale Frage nicht interessiert. Von den Beispielen aus dem Irak oder aus dem Gazastreifen oder aus der Westbank oder dem Kosovo brauche ich jetzt gar nicht zu sprechen. Jetzt haben Sie gerade erwähnt, Ihre vielen Reisen, die Sie gemacht haben als Reporterin. Mich interessiert zum Schluss jetzt noch ganz kurz, wo die nächste Reise hingeht und ob es auch wieder Reportagen zu lesen gibt. Also die nächste Reise geht nach Kolumbien. Was mich besonders freut, denn ich bin in Kolumbien schon einmal gewesen im Jahr 2002 und habe dort eben noch ein Land im Bürgerkrieg erlebt. Ich habe, glaube ich, mit die gefährlichsten Situationen bei der Recherche zu Reportagen in Kolumbien erlebt. Wirklich dramatische Situation. Und die Sicherheitslage ist auch heute nicht alles. Ja, also wir haben jetzt natürlich, es gibt ein Friedensabkommen, es gibt den Versuch einer Gesellschaft, so etwas wie eine transitive Gerechtigkeitsform zu finden. Es gibt große Fragen der Erinnerungspolitik, der Frage des Umgangs mit den Verbrechen, aber natürlich gibt es auch eine gespaltene Gesellschaft mit nach wie vor großen Ressentiments, mit großen Misstrauen gegeneinander, und es ist die spanische Ausgabe von Gegen den Hass ist dort erschienen und ich bin jetzt eingeladen zu einer ganzen Reihe von Diskussionen in verschiedenen Städten von Kolumbien, um dort mit Menschen vor Ort zu diskutieren über eben diese Fragen der Mechaniken von Exklusion und Inklusion, die aber eben auch die Frage, wie eine plurale Gesellschaft sich verständigen kann. Das ist dort enorm virulent. Insofern freue ich mich einfach, dass ich da sein kann und auch hoffentlich manche der Menschen wieder treffen kann, die ich damals kennengelernt habe. Sehr schön. Und gibt es auch einen Text darüber oder nicht? Das muss ich mal schauen. Okay. Caroline Imke, Philosophin, Reporterin, Autorin, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.